Sie hören Der Baader-Meinhof-Komplex. Ein Feature von Stefan Aust. Textredaktion und Regie Sabine Reinhold. Eine Produktion des Hoffmann und Campe Verlags. Ein Mord, bei dem behauptet wird, er diene einem politischen Zweck, bleibt nichtsdestoweniger Mord. Helmut Schmidt, Bundeskanzler. Den bewaffneten Widerstand organisieren, die Klassenkämpfe entfalten, die Rote Armee aufbauen. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Ulrike Meinhof, Terroristin. Sprechfunkverkehr aus dem Cockpit der Maschine, in der die GSG 9 nach Mogadischu, Somalia, fliegt. Verstanden, 3 Terroristen tot und einer schwer verletzt. 0:38 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk mit einer wichtigen Nachricht. Die von Terroristen in einer Lufthansa-Boeing entführten 86 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. Deutschlandfunk, 19. Oktober 1977. In Mogadischu war ein Albtraum von 4 Tagen und 4 Nächten zu Ende gegangen. 86 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder der entführten Lufthansa-Maschine Landshut waren frei. Um 0:38 Uhr ging die Nachricht um die Welt und erreichte auch die Gefangenen im Hochsicherheitstrakt Stuttgart-Stammheim. Der Versuch, sie aus der Haft freizupressen, war gescheitert. 2 Jahre hatte der Untergrundkampf der RAF-Gründer gedauert, 5 Jahre hatten sie im Gefängnis zugebracht, 2 davon in Stammheim. Jan-Karl Raspe hatte sich mit einer Pistole in die linke Schläfe geschossen. Andreas Baader lag auf dem Boden der Zelle 719, ausgestreckt, den Kopf in einer Blutlache, links von ihm eine Pistole, Genickschuss. Es war kurz vor 8 Uhr morgens, als die Beamten auch die Zelle 720 öffneten. Hinter einer Decke am Fenster hing Gudrun Enslin tot. In Zelle 725 lag, blutüberströmt, Irmgard Möller. Sie überlebte ihre Stichverletzungen. Eine Tragödie hatte ihren Abschluss gefunden. Der Begriff vom deutschen Herbst ist geblieben seither, Synonym für die staatliche Reaktion, die Härte und ihren Preis. Kein Verantwortlicher, der sich nicht im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gefragt hätte, ob der Staat sich richtig verhalten hat. Bundeskanzler Helmut Schmidt. Wir sahen uns unauflöslich verstrickt in diese grauenhaften Ereignisse. Das ist eine Situation, in der keine Entscheidung ausschließlich richtig ist. Es ist wie in der griechischen Tragödie. Sie sind verstrickt und können sich aus der Schuld nicht befreien. Deutschland im Herbst 1977. Es war das vorläufige Ende eines Albtraumes von Gewalt. 6 gegen 60 Millionen, so hatte der Schriftsteller Heinrich Böll den Privatkrieg der Roten Armee-Fraktion genannt. 3 von ihnen wurden am 23. Oktober 1977 auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof zu Grabe getragen. Andreas Baader, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe. Jesus wurde zwischen 2 Menschen gekreuzigt, die ihr Leben der gewaltsamen Durchsetzung ihrer Ziele verschrieben hatten. Eines seiner letzten Worte war: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Wort umschließt die Richter und die Angeklagten aller Zeiten und Orte, wie uns alle. Bürger hatten dagegen protestiert, dass die 3 Terroristen auf einem Friedhof die letzte Ruhe finden sollten. Sie verlangten, die Leichen sollten auf die städtische Müllkippe geworfen werden. Aber Manfred Rommel, Stuttgarts Oberbürgermeister, sagte: Ich weigere mich zu akzeptieren, dass es Friedhöfe 1. und 2. Klasse geben soll. Alle Feindschaft sollte nach dem Tode ruhen. Andreas Baader, Jan-Karl Raspe und Gudrun Enslin sind tot. Wir legen sie in diese Erde. Auf ihrem Weg lagen Tote und am Schluss sie selbst. Sie hatten anderen Gewalt angetan und sie hatten sich selbst Gewalt angetan. Sie hatten den Staat und die Gesellschaft herausgefordert. Dabei hatten sie sich selbst verändert und der Staat hatte sich verändert. Als Trauergäste und Demonstranten den Stuttgarter Waldfriedhof verließen, wurden Personalien registriert. Mit über den Kopf erhobenen Händen gingen manche durch das Spalier der Polizisten. Niemand hatte sie zu dieser Geste der Unterwerfung aufgefordert. Es war eine Demonstration. Hauptpersonen einer deutschen Tragödie. Gudrun Enzlin, geboren 1940, Tochter eines evangelischen Pfarrers. Andreas Bader, geboren 1943, Vater Historiker, im Krieg verschollen, aufgewachsen bei Mutter und Großmutter. Jan-Karl Raspe, 1944 geboren, Vater Kaufmann, früh verstorben, in Ost-Berlin aufgewachsen, Studium in West-Berlin. Horst Mahler, geboren 1936, Anwalt, zunächst in Wirtschaftsverfahren, später vor allem in politischen Prozessen. Ulrike Marie Meinhof, geboren 1934, beide Eltern früh verstorben, Journalistin, geschieden, Mutter zweier Kinder. Ihre Reise endete im Hochsicherheitstrakt der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Wo und wann sie wirklich begann, wird sich wohl niemals genau ermitteln lassen. Es waren Jahre des Terrors, wie sie die deutsche Nachkriegsrepublik bis dahin nie erlebt hatte. 11. Mai 1972, Bombenanschlag auf die US-Armee in Frankfurt, 13 Verletzte, ein Toter. 15. Mai 1972, Bombenanschlag auf das Auto eines Bundesrichters, dessen Frau wird schwer verletzt. 19. Mai 1972, mehrere Bomben explodieren im Springer Verlagshaus in Hamburg, 38 zum Teil Schwerverletzte. 24. Mai 1972, Sprengstoffanschlag gegen die US-Armee in Heidelberg, 3 Tote. 24. April 1975, Geiselnahme in der deutschen Botschaft in Stockholm, 2 ermordete Diplomaten. 7. April 1977, Mordanschlag auf den Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei seiner Begleiter. 30. Juli 1977, Ermordung des Vorstandssprechers der Dresdner Bank, Jürgen Ponto. 5. September 1977, Entführung und Ermordung Hans-Martin Schleyers, 4 seiner Begleiter erschossen. Einer der Täter, verurteilt zu lebenslänglich, ist Peter-Jürgen Bog. Ich habe vor kurzem zum ersten Mal an dem Grab von den beiden gestanden. Und ich war so wütend. Für das, was sie da angeworfen haben, sind eine ganze Menge Menschen draufgegangen. Und ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, ob das nicht sehr viel selbstsüchtiger war und so viel mehr ausgerichtet auf ihre Person als auf irgendein großes, hehres Ziel. Sie hatten die Welt verändern wollen, wie viele in ihrer Generation, die auf die Straße gingen mit Plakaten und Sprechchören, die Studenten in Berlin, Berkeley, in London und Paris. Ihr Protest richtete sich gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam, der Bilder lieferte von bis dahin unvorstellbarem Grauen im Namen der freien Welt. Damals immer dabei der Anwalt Horst Mahler, früher links, heute rechts. Wir waren ja alle sehr moralisch, das hat uns also nicht kalt gelassen. Hier nehme ich noch eine Szene mit Ulrike Meinhof, wie sie dann bei so einer Fernsehberichterstattung über Vietnam mit diesen grausigen Bildern heulend aufsprang und sagte, dass sie das sich nicht antun lässt. Das ist eine Herabwürdigung und sie hat gesagt, wir müssen was tun. Wir dürfen nicht im Sessel sitzen bleiben. Krieg in Vietnam. Die mächtigste Kriegsmaschinerie der Welt im Kampf gegen eine Guerilla-Armee. Bomben, Napalm, Entlaubung des Dschungels. Bilder, die um die Welt gingen, sich schmerzhaft einprägten, die nach Konsequenz verlangten. Vietnam als Prüfstein für die Moral des freien Westens, für viele damals der Sündenfall. Plötzlich gab es für manche wieder gerechte Kriege. Die Journalistin Ulrike Meinhof in einer Fernsehdiskussion. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Und sind gegen diejenigen, die ihren Terror eskalieren, bis hin zur Anwendung von Nuklearwaffen, was gegenwärtig im Zug auf Vietnam diskutiert wird. Aus Empörung wurde Protest, aus Protest Widerstand, aus Widerstand Gewalt. Und von Anfang an wurden Parallelen gezogen zum Dritten Reich. Ulrike Meinhof. In dem Augenblick, wo es ihnen die Solidarität mit dem vietnamesischen Volk ernst wird, wo es ihnen darum geht, die amerikanische Position überall in der Welt, wo es nur möglich ist, so zu schwächen, dass das vietnamesische Volk davon einen Vorteil hat, dann weiß ich, dann sehe ich wirklich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror, den wir in Berlin schon erlebt haben und uns angedroht wird, und zwischen dem SA-Terror der 30er Jahre. In der Wahrnehmung der rebellierenden Studenten und ihrer Fürsprecher wandelte sich der Staat zum Polizeistaat. Und genüsslich kitzelten etwa die Provokateure von der Kommune 1 den Feind im Polizisten hervor. Es war ein Spiel mit der Gewalt, eine politische Happening-Kultur, die viele anzog, zum Beispiel Andreas Bader. Der Kommunarde Rainer Langhans. Baby Bader, wegen diesem Babyface. So ein junger Spund, der so neugierig guckte und da irgendwie das interessant fand. Aber er hatte etwas, was eben für uns wichtig war und sowas suchten wir halt auch immer. Er hatte wenig Angst und hat eben bei diesen Aktionen immer gerne mitgemacht. Und er hatte auch einen diebischen Spaß daran, irgendwelchen Leuten was auszuwischen. Bader war dabei, fiel aber nicht weiter auf bei den politischen Albereien der Kommunarden. Ein Weggefährte von damals, der Kunstmaler und Autor Peter Hohmann. Er war durchaus eine Figur, mit der man sich gerne unterhielt, die man manchmal auch ziemlich bescheuert fand. Er war einer der vielen Spinner, die es in dieser Szene gab. Andreas Baders Mutter Anneliese. Auf jeden Fall war er ein Junge, der sich nie so leicht angepasst hat, der immer gefragt hat, der immer nachdenklich war. Ich wusste immer, wenn er etwas tut, dann wird das mit allen Konsequenzen tun. Ich habe immer auch ein bisschen Angst gehabt. Ein von Mutter, Großmutter und Tante verwöhntes Kind, das seine Aggressionen in der Schule auslebte. So wie später in der linken Szene Berlins. Der damalige Anwalt der außerparlamentarischen Opposition, Rechtsanwalt Horst Mahler. Er sagte mir, bringst du das? Du musst es bringen. Ne? Für ihn war es keine Frage, der brachte es. Ne? So gesehen hat er, also, wenn man nicht das politisch kombiniert mit dem Politiker, Andreas Bader hatte er eine kriminelle Ader, ganz eindeutig. Auch Studentenführer Cohn-Bendit lernte ihn damals kennen. Wenn ich von jemandem, ich sage das selten, jemand sagen, er ist vom ersten Moment an, wo man ihn begegnet, unsympathisch, dann ist es Andreas Bader. Es war ein arrogantes Arschloch. 2. Juni 1967. Dieser Tag sollte in die Geschichte Nachkriegsdeutschlands eingehen. Staatsbesuch des Märchenkaisers aus dem Morgenland. Es wurde ein Albtraum von Gewalt. Die durch ihren Vietnam-Protest geübten Studenten wollten dem Schah von Persien einen unfreundlichen Empfang bereiten. Kommunarde Langhans. Zunächst mal fanden wir das erstmal sehr wichtig, diese Schah-Geschichte. Deswegen haben wir schon vorher ein Flugblatt gemacht, einen Steckbrief. Schah, nicht, mit Bild und so weiter, Reza Pahlavi gesucht wird wegen Massenmord und so weiter. Also so ein richtiger Steckbrief nach dem Motto, der Mann muss festgenommen werden, seid ihr wahnsinnig geworden. Die Polizei schickte ihre Reiterstaffeln und der Gast seine Geheimagenten, bewaffnet mit langen Latten. Als der Schah von Persien in die Bundesrepublik kam, wussten wir erst wenig über den Iran, wenig über unser eigenes Land. Die Stimme der Journalistin Ulrike Meinhof in einem Fernsehfilm. Sie sahen sich im Besitz der historischen Wahrheit und der Moral, die Studenten des Jahres 1967 und ihre Interpreten. Als die Studenten auf die Straße gingen, um die Wahrheit über Persien bekannt zu machen, auf die Straße, weil eine andere Öffentlichkeit als die der Straße ihnen nicht zur Verfügung stand, da kam auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Da kam heraus, dass man einen Polizeistaatschef nicht empfangen kann, ohne selbst mit dem Polizeistaat zu sympathisieren. Das Fernsehen zeigte damals lattenschwingende Jubelperser, die von der Polizei ungestört auf studentische Demonstranten einprügeln durften. Bilder, die eine ganze Generation prägen sollten. Und manche nahmen die ungehemmte Aggression von Polizeieinheiten als Kriegserklärung des Staates gegen die Studenten an. Bewegung 2. Juni nannte sich später eine Berliner Terrorgruppe. Mit dabei Michael Bommi Baumann, Terrorist der ersten Stunde, und einer der ersten Aussteiger. Das war ja schon wie Massaker. Also da war ja wirklich gegen Leute, die sich bis dato also wirklich friedlich verhalten hatten. Es war der bis dahin brutalste Polizeieinsatz der Nachkriegszeit. Am Abend fiel ein Schuss aus einer Polizeipistole und Benno Ohnesorg, ein junger Student, lag in seinem Blut. Rechtsanwalt Horst Mahler. Ich habe dann sofort noch in der Nacht die Vertretung der Witwe von Benno Ohnesorg übernommen, war dann am Morgen bei der Obduktion dabei und ich habe halt die Kugel in die Schale klicken hören, die da unter seiner Kopfschwarze stecken geblieben war. Also es war klar, es war ein Schuss. Es war der erste Schuss in einem blutigen Konflikt. Für manche Linke der Beginn eines Krieges. Schon am Abend des 2. Juni wurde das deutlich. Wohl zum ersten Mal seit Kriegsende dachten Studenten laut nach über Bewaffnung und militanten Widerstand. Auch im SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Der SDS-Aktivist Tillmann Fichter. Am Abend, als der FU-Student ohne Sorg tot war, drei, vier Leute ins SDS-Zentrum gekommen sind und gesagt haben, wir müssen heute Nacht noch Polizeikasernen überfallen und uns bewaffnen. Und wir haben mit den Frauen und Männern diskutiert, ungefähr eine Stunde oder so, dann gingen die wieder weg. Relativ bekannte Leute, die heute Schriftsteller sind und so. Gott sei Dank haben wir uns eben nicht bewaffnet, deshalb schreiben die Leute heute noch ihre Gedichte. Eine von jenen, die voll Verzweiflung und Hass über den Tod des Studenten Benno Ohnesorg den Weg in die Gewalt antreten wollten, war eine Pastorentochter aus dem Schwäbischen. Ein paar Tage nach dem Scharbesuch demonstrierte sie auf dem Berliner Kurfürstendamm, Gudrun Enzlin. Weggefährte Bommi Baumann. Gudrun, die dann plötzlich anfing, hat gesagt, die werden immer Faschisten bleiben, diesmal werden sie uns umbringen. Darüber müssen wir uns klar sein. Die haben sich nie geändert, sie sind dieselben Faschisten, dieselbe mörderische Brut geblieben, die sie immer waren. Mit dabei war auch Studentenführer Tillmann Fichter. Und sie sagt, wir müssen uns sofort bewaffnen, weil sonst machen die uns alle. Bommi Baumann. Diesmal trifft's uns, darum müssen wir uns bewaffnen. Tillmann Fichter. Mit dieser Auschwitz-Generation kann man nicht mehr reden. Es war ein langer Weg der Tochter eines evangelischen Pfarrers aus der Ortschaft Bartholomä am Rande der Schwäbischen Alb. Gudrun Enzlin, das vierte von sieben Kindern. Im Elternhaus lernte sie, dass Christentum nicht an der Kirchentür aufhört, sondern politisches und soziales Handeln einschließt. Ihr Vater? Wenn Sie mich fragen, wo die Revolution revolutionär begonnen hat, würde ich sagen, an dem Punkt, wo sie gemerkt hat, die Ohnmacht des Einzelnen, etwas Erkanntes zu verwirklichen. Und das hat sie nun in der ganzen Nachbarschaft von der damaligen Studentenbewegung miterlebt, wo dann die Frage war, die große Frage, wie integriert ihr euch? Ihre Mutter? Und ich würde als Mutter sagen, ihre völlig furchtlose Natur und Veranlagung, die sie hat, dann die auf die Seitelegung des eigenen Hausstandes und die Beschäftigung mit den Büchern von Hans-Henny Jann. Ja. Sehr wesentlich auch. Und dann, dass sie ein Mensch war des Absoluten. Das ist ihr zum Verhängnis geworden. Das schwäbische Pfarrhaus, eine Welt für sich. Die Burg, wie es Gudrun Enzlin in ihrem Fotoalbum bezeichnete. Ihr Schwager Günter Maschke. Die Familie war also eine Art Festung nach außen hin. Die Außenwelt war böse und schlimm, aber sie wurde eben nie aus der Festung heraus analysiert, sondern war so eine Art Realität als Schleier von außen. Man sprach darüber auch nicht viel. Man sprach auch nicht viel über die soziale Lage gewisser Schichten. Man hatte eigentlich auch gar keine Ahnung, geht es im Proletariat oder wenn man dann sowas hörte und las davon, dann war das doch mehr ein exotischer Schauerroman. Es war mehr so, wie können denn diese Leute das aushalten, das ist ja furchtbar und so weiter. Aber es hatte auch hier nichts Analytisches. Ich meine, man konnte also mit ihr nicht frei sagen, wohin geht der Trend der Automation oder sowas. Ja. Und es waren alles eben auch hier wieder moralische Fragen und ein Erstaunen oder ein Entsetzen, was Leute durchhalten oder was Leute aushalten müssen, wobei man da auch gar keine genauen Vorstellungen entwickeln wollte überhaupt noch. Gudrun Enzlin hatte kurz vor Beginn der Studentenbewegung das Pfarrhaus verlassen. Sie war eingetaucht in das Leben der revoltierenden Studenten, nicht anders als viele, für die die antiautoritäre Bewegung der 60er Jahre gleichbedeutend war mit Befreiung, politischer und persönlicher. Es scheint, als sei das, was später geschah, nicht zu verstehen, ohne einen Blick auf den protestantischen Hintergrund zu werfen. der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Pfarrer Heinrich Alberts. Ja, eine der höchst gefährlichen Nebenerscheinungen des evangelischen Pfarrhauses, dass dort solche Menschen wachsen. Das kann ganz was Großartiges werden. Das Böse kann ja auch großartig sein. Oder das großartige Böse. Und die dann eben meinen, sie müssten nun durch. Und man kommt dann eben auf die irrsinnigsten Ideen und glauben, dass sie mit Gewalt in einem Lande, in dem es noch nie eine Revolution gegeben hat und wahrscheinlich auch nie eine geben wird, etwas ändern können. Gudrun Enslin ist dabei, als eine Gruppe von Studenten nach dem 2. Juni in einer Straßenaktion den regierenden Bürgermeister Alberts zum Abtreten auffordert. Auch Peter Hohmann gehörte dazu. Sie war für mich zuallererst eine Pastorentochter. Sie machte zum Beispiel so Geschichten, man musste einen Finger in die Bibel stecken und dann fing sie an, aus dem Kapitel, was man aufgeschlagen hat, eine Exegese zu machen. Und also spielte sich alles noch in diesem, es war zwar die Studentenbewegung eine andere Zeit, aber sie hatte diese Dinge immer noch drauf. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Bernward Vesper, Sohn des Nazidichters Will Vesper, nahm sie an pazifistischen Demonstrationen teil. Doch dann traf Gudrun Enslin auf Andreas Bader. Abrupt verließ sie den Verlobten und ihr Kind und war mit Bader plötzlich unzertrennlich. Peter Hohmann? Das fiel auch in den damaligen Beziehungsgeschichten, die in Berlin eigentlich normal waren, fiel das aus dem Rahmen. Denn mit einmal sie isolierten sich völlig und sie waren wirklich ein Paar. Es war eine Zeit, in der sich Biografien schlagartig änderten. In einer Jugendstilvilla im Hamburger Vorort Blankenese lebte der Herausgeber der linken Monatszeitschrift Konkret mit seiner Ehefrau, der Kolumnistin Ulrike Meinhof. Geboren am 7. Oktober 1934. Als sie 6 ist, stirbt ihr Vater, als sie 15 ist, ihre Mutter. Bei deren Freundin wächst sie auf, ein ernstes Mädchen, christlich geprägt, findet sie Anschluss an die frühe Anti-Atom-Bewegung. Ihre Freundin, die Autorin Erika Runge. Wir waren beide in der Bewegung gegen Atomrüstung sehr aktiv und unser humanes Engagement gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr wurde zum politischen Engagement. Und für mich war Ulrike Meinhof eine, nicht nur eine Mitstreiterin als Studentenredakteurin von Konkret, sie in Münster und ich in München, sondern sie war auch ein Vorbild im Sinne von Frauenemanzipation. Sie hat Themen aufgegriffen, Frauenarbeit, Frauenlöhne. Sie hat Themen aufgegriffen wie Fürsorgeerziehung. Und vor allem hat sie Themen aufgegriffen im Sinne von Abrüstung und Entspannung, Erhaltung der Demokratie, Anerkennung der DDR, Verhandlungen mit den sozialistischen Ländern. Themen, die damals als Tabu galten, die heute ein Teil der Regierungspolitik sind. Ulrike Meinhofs späterer Ehemann, Chefredakteur und Herausgeber der linken Zeitschrift Konkret, Klaus-Rainer Röhl. Sie war streng und vielleicht ist das politisch nicht ganz uninteressant, dieses Äußerliche. Sie hatte eine nahezu getreue Kopie der, sagte ich immer, Geschwister Scholl, also der Sophie-Scholl-Frisur. Und einen ungeheuer ernsten Ton in der Stimme. Sie dachte vielleicht damals schon, dass sie sowas Ähnliches ist wie Sophie Scholl. Konkret wird damals heimlich von der DDR finanziert. Ulrike Meinhof ist 1961 zunächst Chefredakteurin. Als sich die Redaktion 1964 mit der in Ost-Berlin residierenden KPD-Führung anlegte, drehte die DDR den Geldhahn zu. Herausgeber Röhl setzte fortan auf Sex und brachte das Blatt in die Gewinnzone. Ulrike Meinhof schrieb weiter ihre Kolumnen und arbeitete nebenbei zunehmend für Rundfunk und Fernsehen. 1961 hatten Röhl und Ulrike Meinhof geheiratet. Ein linkes Erfolgspaar mit Eigenheim und Urlaubsreisen nach Sylt. 1962 bekam sie Zwillinge. Sie wurde prominent, linkes Vorzeigestück in den bürgerlichen Medien, zudem eine der wenigen Frauen in der bürgerlichen Presselandschaft. Doch dann erkrankt Ulrike Meinhof. Sie bekam Kopfschmerzen, die nicht weggingen. Und der Neurologe hat sofort festgestellt, sie müssen sofort geröntgt werden. Es ist etwas im Gehirn. Die Operation verlief erfolgreich. Es war kein Tumor, sondern ein Blutschwamm im Gehirn, der mit einer Silberklammer am weiteren Wachstum gehindert wurde. Die Mutter der Zwillinge erholte sich und konnte wieder schreiben. Über den politischen Einfluss ihrer regelmäßigen Kolumne sagte sie später: Also ich hatte immer das Gefühl, ich schreibe die Kolumne für die Landlehrer. Ich schreibe sie für die Landlehrer. Also für die Leute, die irgendwo verstreut in den Dörfern und Kleinstädten sitzen. Die keinen organisatorischen Zusammenhang mit der sozialistischen Linken haben. Und die also so über so ein einzelnes Heft, wie konkret am Kiosk, dann durch das, was ich da schrieb, in einen Diskussionszusammenhang mit der Linken kommen konnten. Ulrike Meinhof wurde prominent. Der Dichter und Mitbegründer von Konkret, Peter Rühmkauf. Ich glaube, dass sie in sehr starken Widersprüchen lebte, und zwar mehr, als man sonst einfach so sagt, das ist ein widersprüchlicher Mensch. Sie hatte Ansichten in ihrem Kopf über diese unsere Gesellschaft ausgebildet, die sich eigentlich nicht vertrugen mit der Rolle, die sie in der Hamburger gehobenen linksliberalen Society spielte. Wie war diese Rolle, die sie da gespielt hat? Wie haben Leute auf sie reagiert? Wie war das? Na, es war die typische Rolle einer Star-Kolumnistin. Sie war eine viel bewunderte, rhetorisch gewandte junge Frau, die ihre sehr zugespitzten, rigiden politischen Anschauungen in einer Gesellschaft, in einem Geselligkeitskreis vortrug, der eigentlich mit so strikten Anschauungen gar nichts anfangen konnte. Von Röhls Konkretgewinnen und Ulrike Meinhofs Rundfunkhonoraren hatte sich das Ehepaar eine Villa im Hamburger Vorort Blankenese gekauft. Es war plötzlich schick, links zu sein. Das ist eindeutig. Man war zwar da nicht selbst links, aber es war schick, sich dafür zu interessieren. Und einer der Brennpunkte, an dem man das Interesse festmachte, war zweifellos Ulrike Meinhof. Röhls alter Freund Peter Rühmkauf. Sie war einerseits Teil dieser gehobenen, feinen Society, andererseits führte sie ihre Arbeit aber so tief in die Unteranstalten hinein. Das heißt, sie kriegte Kontakt mit Fürsorgezöglingen, sie machte Berichte über Fließbandarbeit und lebte auf einmal wirklich in zwei Welten. Und auf einmal sah sie, dass diese zwei Welten nicht mehr zu vereinigen waren. Die Society und die Gesellschaft ganz unten, die sie beide gut kannte. Und das konnte sie nicht mehr vereinigen. Dazu kamen natürlich noch die privaten Miseren, die dann diesen Abgang aus Hamburg befördert haben. Immer häufiger fuhr Ulrike Meinhof nach Berlin, lernte die Führer der außerparlamentarischen Opposition kennen und vertrat im Fernsehen deren Position. Am Widerstand der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden, zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht, pochen. Anfang 1968 ließ sich Ulrike Meinhof scheiden und ging mit ihren Kindern ganz nach Berlin. Sie hatte Konkret verlassen und arbeitete vor allem für Hörfunk und Fernsehen. Ihre Themen nahm sie aus dem sozialen Bereich, Fürsorgeerziehung, Randgruppen, Arbeitswelt, Frauenfragen. In Berlin aber ging es vor allem um die Revolution und damit die Gewalt, die unter vielen anderen Rudi Dutschke propagierte. Nun sind wir hier in den Metropolen dazu verpflichtet, wir, die wir ein bisschen Bewusstsein entwickeln dürfen, müssen gegen dieses System, was notwendigerweise zur Katastrophe drängt, müssen gegen das System mit aller Gewalt vorgehen. Wir dürfen aber von vornherein nicht auf eigene Gewalt verzichten, denn das würde nur ein Freibrief für die organisierte Gewalt des Systems bedeuten. Hinter Dutschke an der Wand der Spruch aus einem Kommune-Flugblatt: es brennt, ein Kaufhaus brennt. Das galt noch als makabrer Scherz. Wann brennen die Berliner Kaufhäuser, fragten die Kommunarden im Frühjahr 1977 nach dem Brand in einem Brüsseler Warenhaus, bei dem 300 Menschen ums Leben gekommen waren. Burn, Warehouse, Burn. Diese Parole wurde später im Prozess als Satire gewertet, die Verfasser freigesprochen. Andere schritten zur Tat. Die Mutter Andreas Baders. Ich war kurz vorher in Berlin und ich wusste, er war so furchtbar schwierig und er war so nachdenklich und er war so verschlossen. Und also wir haben uns nachts sehr oft diskutiert. Und da habe ich gemerkt, dass er irgendetwas vorhat. Wir haben auch darüber gesprochen. Ich habe zu ihm gesagt, hör mal, wenn du dich in eine solche exponierte Stellung begibst und vielleicht Dinge tust, die nicht legal sind, überlege dir, du bist sehr jung, meiner Meinung nach bist du zu jung, was dann wird. Mach nichts Unüberlegtes. Und er hat gesagt, das verspreche ich dir. Ich tue es ganz bewusst. Das war alles. Andreas Bade und Gudrun Enzlin wollten ein Fanal setzen. Am Abend des 2. April 1968 legten sie, gemeinsam mit zwei Kumpanen, Brandsätze in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Die Bomben explodierten und mehrere Etagen brannten aus. Ein anonymer Anrufer brachte die Polizei schon am nächsten Vormittag auf die Spur der Brandstifter. Bei einer Gegenüberstellung wurden Andreas Bader und Gudrun Enzlin von Zeugen als die Täter identifiziert und in Haft genommen. Auch auf der anderen Seite eskalierte die Gewalt. Vor allem Studentenführer Rudi Dutschke wurde zur Symbolfigur der gewaltbereiten Rebellion und damit zum Hassobjekt. Am 11. April 1968 machte ein junger Rechtsradikaler ernst. Rudi Dutschke wurde auf dem Kurfürstendamm niedergeschossen. Der Täter, Josef Bachmann, hatte die National- und Soldatenzeitung bei sich mit der Schlagzeile »Stoppt Dutschke jetzt«. Die Schüsse auf Rudi Dutschke lösten die bis dahin schlimmsten Straßenschlachten in der Geschichte der Bundesrepublik aus. Ziel der aufgebrachten Demonstranten, das Springer Verlagshaus in Berlin. Der gelernte Betonbauer und Terrorist der Frühzeit, Michael Baumann, genannt Bommi Baumann. Wir gehen jetzt zu Springer. Chris Springer ist verantwortlich, dass auf Rudi geschossen worden ist und jetzt gehen wir dahin. Hier sind Leute, die Erfahrung gemacht haben, mit Gewalt erreichst du weit. Die Polizei kommt nicht mehr durch, auch mit Wasserwerfer nicht. In den Steinhagel, diese alten Wasserwerfer sind untergegangen. Die sind nicht mehr weiter, die sind zurückgewichen. Die Gewaltspirale drehte sich immer schneller. Aus der antiautoritären Revolte wurde Straßenkampf. Im Herbst des turbulenten Jahres 1968 begann der Prozess gegen die Frankfurter Kaufhausbrandstifter. Gut gelaunt präsentierten sie sich der Öffentlichkeit. Gegen eine Klassenjustiz, in der die Rollen verteilt sind, erklärten sie, lohnt sich eine Verteidigung nicht. Erst am dritten Verhandlungstag bekannten Bader und Enzlin sich zum Brand in einem der beiden Kaufhäuser. Wir taten es aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord in Vietnam zusehen. Einem Journalisten sprach Gudrun Enzlin auf Band. Was ich mich niemals abfinden werde, ist, dass ich die Tendenz, in der sich die spätkapitalistische Gesellschaft so ungeheuer deutlich fortbewegt, nämlich hin zum Faschismus, das kann man wirklich mit einem Auge sehen, da braucht man gar nicht beide dazu, was sich in Amerika abspielt. Und ich sehe nicht ein, warum man das, was man jahrhundertelang getan hat und als falsch erkannt hat, weiter tun sollte, nämlich so tun, als ob man nichts tun könnte. Und ich werde mich, deshalb sage ich das, niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Ich habe dem Richter gesagt, ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen, aber ich will etwas getan haben dagegen. Nach der Urteilsverkündung interviewte ein Fernsehreporter den Vater der Brandstifterin. Nur Teile davon sind im Ton erhalten geblieben. Frage: Verurteilen Sie Ihre Tochter? Die Brandlegung verurteilen wir, antwortete Pfarrer Enzlin. Wir sind dankbar, dass Gudrun während der Verhandlung selbst Abstand genommen hat von der Brandlegung als Mittel, sich Gehör zu verschaffen. Seit seine Tochter in Untersuchungshaft sei, hätte er begonnen, sich in ihre politische Gedankenwelt zu vertiefen. Und er fuhr fort: Gudrun ist von Anfang an ein Mädchen gewesen, das sehr selbstständig seinen Weg gegangen ist. Als Eltern konnte man seine Freude daran haben. Sie war begabt und ein fleißiges Menschenkind. Frage: Als Vater von Gudrun Enzlin gehören Sie ja zu der Generation, die Sie mit Ihrer Tat mahnen wollte. Sehen Sie denn die Begründung dafür ein? Antwort: Also ich würde mich auch weigern, mit der ganzen Bundesrepublikanischen Gesellschaft mich auf diese Weise mahnen zu lassen. Was sie anzumahnen hat, oder was sie sagen wollte mit einem Mittel, das wir alle nicht gutheißen, ist doch dies, dass wir, die eine Generation, die nun erlebt hat, im eigenen Volk und im Namen des Volkes Völkermord, Judenhass, KZ, Und die 1945 mit allen ordentlichen Leuten, vor allem auch in der Kirche, mit allen wachen Leuten, nur der Meinung waren, dass nun nicht Restauration am Platz ist, sondern ein Neuanfang, Reformation, Neugeburt. Und dass eine Hoffnung nach der anderen verschlissen worden ist. Und dass nun junge Menschen, die nicht gewillt sind, nun diese dauernden Frustrationen zu schlucken. Und damit irgendwie korrumpierte Menschen zu sein. Und weiter sagte Pfarrer Enzlin: Für mich ist erstaunlich gewesen, dass Gudrun, die immer sehr rational und klug überlegt hat, fast den Zustand einer euphorischen Selbstverwirklichung erlebte. Einer ganz heiligen Selbstverwirklichung, so wie geredet wird vom heiligen Menschentum. Das ist für mich das größere Fanal als die Brandlegung selbst, dass ein Menschenkind, um zu einer Selbstverwirklichung zu kommen, über solche Taten hinweggeht. Am 31. Oktober 1968 wurde das Urteil gegen die Kaufhaus-Brandstifter verkündet. Je 3 Jahre Zuchthaus, mehr als die meisten Prozessbeobachter erwartet hatten. Bei den Linken war die Kaufhaus-Brandstiftung fast einhellig abgelehnt worden. Aber beeindruckt waren doch viele von der Tat an sich, der Konsequenz, jenem Mythos im Denken vieler in jener Zeit. So auch die Kolumnistin der Zeitschrift Konkret, Ulrike Meinhof, die Gudrun Enzlin im Gefängnis besucht hat und, tief beeindruckt von der schwäbischen Pfarrerstochter, in einem Kommentar schrieb: Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch. Ein geplantes Interview wurde nicht gedruckt. Ulrike Meinhof hatte gesagt, wenn das veröffentlicht wird, kommen die nie mehr frei. Ulrike Meinhofs Ex-Ehemann Klaus-Rainer Röhl: Auf die Frage, würdet ihr auch die Brandstiftung gemacht haben, wenn das Hausmeister-Ehepaar in dem Haus anwesend gewesen wäre, kam die ganz klipp und klare Antwort: Ja. Das war Enzlin, die die Antwort gegeben hat. Nicht nur die Gewalt gegen Sachen gehörte jetzt zur Strategie, sondern auch die Gewalt gegen Menschen. Horst Mahler hatte Enzlin verteidigt. Anwalt Mahler: Als wir so ein längeres Gespräch hatten, verabschiedete sich so mit einem Lächeln von der Seite her und sagte: Naja, Sie, wir waren auch so per Sie, glaube ich, werden auch noch mal die Kalaschnikow in der Hand nehmen. Zur Zielgruppe revolutionärer Ambitionen wurden damals Fürsorgezöglinge. Ihre Befreiung wurde auch für Ulrike Meinhof zum großen Thema. Die Heimkinder sollten eine Funktion übernehmen als Rekruten in der Untergrundarmee der Bürgerkinder. Ulrike Meinhof in einem Rundfunkfeature über das strenge Regime im Mädchenheim Guxhagen bei Kassel. Es ist verboten zu pfeifen. Tanzverbot. Bei Radiomusik muss gehandarbeitet oder gebastelt werden. Laut reden ist verboten. Freundschaften sind verboten. Nachts im Bett heulen ist verboten. Außerdem Haare toupieren, nicht aufessen, Beatmusik, Illustrierten lesen. So kann sich in dieser Isolation nicht nur der terroristische Charakter von autoritärer Erziehung entfalten, auch sein herausfordernder, sein anspornender. Isolationshaft als revolutionärer Ansporn. Eine Vision, die später zum Albtraum werden sollte. Das Heim Guxhagen, längst geschlossen, steht noch heute unverändert, ein Denkmal autoritärer Heimerziehung. Das Thema Befreiung stand damals ganz oben auf der revolutionären Agenda. Eine Gefängnisstrafe galt als Bestätigung für die politische Entschlossenheit. Das ahnte nach dem Brandstifterurteil auch Vater Enzlin. Sicherlich wird sie nicht aus dieser konsequenten Linie ausscheren. Und das wird auch das Gefängnis nicht fertigbringen, sich irgendwie beirren zu können. Sie hat diese ganze Tat merkwürdig, gesund und befreit persönlich überstanden. Und wird auch die Gefängnis- oder Zuchthausstrafe, bin ich ganz gewiss, gut überstehen. In Fürsorgeheimen wie dem Beiserhaus in Hessen saß nach Baders und Enzlins Ansicht das Potenzial für eine revolutionäre Veränderung. Da passte es gut, dass das Gericht den Angeklagten eine Tätigkeit im sozialen Bereich zur Auflage gemacht hatte. Peter-Jürgen Boog war damals dabei. Bader und Enzlin hatten ihn nach der Flucht aus einem Fürsorgeheim in die Gruppe aufgenommen. Das Ziel des Kampfes war ganz klar die Veränderung dieser Gesellschaft mit allen Mitteln, sag ich jetzt mal. Also eben auch mit den Mitteln des bewaffneten Kampfes. So wurde staatlich geförderte Sozialarbeit zur Rekrutierungshilfe für junge Revoluzzer. Der deutsch-französische Studentenführer und spätere Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit. Bader hatte sich schon als General der Roten Armee gesehen, ja, und da waren seine Soldaten. Das waren, und ich meine, 18-Jähriger, das ist das Alter, mit denen die Bolschewikis die russische Revolution gemacht haben. Das waren die Fantasien, mit denen gespielt wurden. Enslin hat alles gemanagt und Bader hat einfach den Flair der Revolution einfach versucht zu vermitteln. Und nicht nur versucht, denn er hat es geschafft bei diesen jungen Machos. Doch zunächst brauchte die Revolution eine Pause. Der Bundesgerichtshof hatte die Revision verworfen. Bader und Enslin hätten sich stellen müssen, doch statt ins Gefängnis zu gehen, entschlossen sie sich unterzutauchen. Ihre langjährige Wegbegleiterin Astrid Proll. Sie wollten nicht in den Knast. Also das war natürlich, gab es alle möglichen Gründe. Man geht nicht in den Knast freiwillig und wie und das. Also die Lebenszeit ist zu kostbar. Mir kam es so vor, dass der Knast eben auch eine so furchtbare Erfahrung war, dass man der ausweichen wollte. Konkrete Pläne gab es nicht. Studentenführer Daniel Cohn-Bendit verschaffte ihnen Unterschlupf in Paris. Meine Hoffnung war, wenn sie mal ein bisschen was von der Welt sehen, dass sie mal runterkommen von diesem verrückten Trip, ja. Astrid Proll sollte falsche Papiere besorgen. Man spielte mit dem Gedanken, sich im Nahen Osten umzusehen. Doch dann ging es erst einmal nach Italien. Dort tauchte plötzlich Anwalt Horst Mahler auf. Astrid Proll. Mahler brachte die Botschaft, dass er eine Gruppe aufbaut, die ab und zu irgendwie in der Lage sein sollte, militärisch gewisse politische Aktionen zu unterstützen. Ich wollte eine sozialrevolutionäre Guerillagruppe in den Städten hier etablieren, um soziale Konflikte mit dem Mittel eines gezielten Guerilla-Einsatzes in unserem Sinne zu bewegen. Eine erste Probe der Stadtguerilla wurde eine militante Aktion im märkischen Viertel von Berlin. Ulrike Meinhof war dabei. Sie wohnte damals mit ihren Zwillingen in einer großen Wohnung in der Kufsteiner Straße. Der Zwiespalt zwischen persönlichem Leben und politischem Anspruch blieb, verschlimmerte sich noch durch ihre neue Rolle als alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie fühlte sich überfordert, quälte sich bis zur Verzweiflung. Ein Interview Ende 1969. Privatangelegenheiten sind eminent politisch. Kindererziehung ist unheimlich politisch. Die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind, ob sie Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können, ob sie etwas tun können oder nichts tun können. Von den Bedürfnissen der Kinder her gesehen ist die Familie, ist der stabile Ort mit stabilen menschlichen Beziehungen notwendig, unerlässlich. Ulrike Meinhof machte eine Pause, dann fuhr sie fort. Schwer, schwer, unheimlich schwer. Na, ist schwer. Ist unheimlich schwer. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man ein Mann ist. Und wenn man also eine Frau hat, die sich um die Kinder kümmert und das geht in Ordnung. Und die Kinder brauchen ja wirklich stabile Verhältnisse und einen, der wirklich viel Zeit für sie hat. Und wenn man eine Frau ist und also keine Frau hat, die das für einen übernimmt, muss man das alles selber machen. Und es ist unheimlich schwer. Während sie sprach, rollte Ulrike Meinhof unablässig Papierröllchen durch ihre Finger. Später im Untergrund suchte dann die Polizei gezielt in konspirativen Wohnungen nach derartigen Papierröllchen, als Indiz, dass die Wohnung von ihr genutzt wurde. Ulrike Meinhof weiter. Also ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen, mein eigenes inklusive, dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen, dass sie den Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können, aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos dasitzen wie alle anderen Frauen auch und sehr viele von diesen Frauen auch dieselben Schwierigkeiten innerhalb ihrer Familien haben, die alle anderen Frauen auch haben. Wenn man so will, ist das die zentrale Unterdrückung der Frau, dass man ihr Privatleben als Privatleben im Gegensatz stellt zu irgendeinem politischen Leben. Wobei man umgekehrt sagen kann, da wo politische Arbeit nicht was zu tun hat mit dem Privatleben, stimmt sie nicht, da ist sie perspektivisch nicht durchzuhalten. Dann verstieg Ulrike Meinhof sich in eine absurde Logik. Man kann nicht antiautoritäre Politik machen und zu Hause seine Kinder verhauen. Man kann aber auf die Dauer auch nicht zu Hause seine Kinder nicht verhauen, ohne Politik zu machen. Das heißt, man kann nicht innerhalb einer Familie die Konkurrenzverhältnisse aufheben, ohne nicht darum kämpfen zu müssen, die Konkurrenzverhältnisse auch außerhalb der Familie aufzuheben, in die jeder reinkommt, der also seine Familie anfängt zu verlassen. Ulrike Meinhof war auf dem Weg, ihre Familie, ihre Kinder zu verlassen. Es fehlte nur der Auslöser. Tief frustriert begleitete sie die Dreharbeiten zu dem Film Bambule in einem Berliner Mädchenheim, für den sie das Buch geschrieben hatte. Ihr damaliger Lebensgefährte Peter Hohmann. Sie hat gesagt, dieser Film ist dann ein Erfolg, wenn die Mädchen diesen Film sehen nachher im Fernsehen und ihr Heim anzünden. Dann ist der Film ein politischer Erfolg. Eines der Mädchen quartierte sich bei Ulrike Meinhof ein und folgte ihr später in die RAF. Die radikale Lösung für ihre politischen und journalistischen Probleme stand Anfang 1970 plötzlich vor der Tür. Andreas Bader und Gudrun Enzlin. Die polizeilich gesuchten Brandstifter zogen bei Ulrike Meinhof ein. Hier waren plötzlich zwei, die ihre bürgerliche Existenz aufgegeben, alle Brücken abgebrochen und ihrem Leben einen revolutionären Sinn gegeben hatten. Peter Hohmann. Enzlin war ja die große Erklärerin der Welt und sie hatte vor allen Dingen etwas, was Ulrike Meinhof nicht hatte und was ihr fehlte, nämlich die Knasterfahrung. Das ist mir später aufgefallen, dass das die Faszination war, den berühmten Trennungsstrich zu ziehen. Was fehlte, waren Waffen. Für ihre Beschaffung bot sich jener Mann an, der Agent des Berliner Verfassungsschutzes war, Peter Urbach. Und so führte die erste Waffenbeschaffungsaktion in eine Falle. Bader wurde in seinem Auto von der Polizei gestoppt und kam in Haft. Sofort danach wurde der Plan gefasst, ihn zu befreien. Rechtsanwalt Mahler. Die Aktion, Bader zu befreien, war schon Ausdruck des einmal gefassten Beschlusses, eine solche Gruppe zu werden und zu sein. Und dazu gehörte dann eben, dass man einen Gefangenen genossen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, auch mit Waffengewalt befreit. Mein Hoffreund Hohmann. In den Vorgesprächen hatte ich dann ja mal gewagt zu sagen, also dass man Ulrike als Mutter mit den zwei Kindern aus dem Spiel lassen sollte. Und das hat einen Sturm von wüsten Beschimpfungen hervorgerufen, nicht? Und zwar, ich gebe es in dem Originalton der Pastorentochter wieder. Du willst die Fotzen an der Emanzipation hindern. Anwalt Mahler beantragte eine Ausführung Baders ins Institut für soziale Fragen, wo er sich für ein Buchprojekt mit Ulrike Meinhof treffen sollte. Astrid Proll. Wir dachten auch, eine Gefangenenbefragung findet jeder gut. Dafür kriegen wir Applaus und dafür kriegen wir auch Zulauf oder Sympathie. Aber ein Mordversuch war natürlich nicht eingeplant. Um 9.20 Uhr stieg Bader eskortiert von zwei Beamten aus dem Gefängniswagen. Mit einer Schließacht gefesselt, ging er ins Dahlemer Institut für soziale Fragen. Ulrike Meinhof wartete bereits auf ihn, gebeugt über Karteikästen. Bader wurde die Fessel abgenommen, dann bat er um einen Kaffee, der ihm umgehend von einem der Wachtmeister serviert wurde. Nach einiger Zeit klingelte es an der Tür. Der Institutsangestellte Georg Linke öffnete und ließ zwei Frauen herein. Weil der Lesesaal besetzt war, wurden die beiden angewiesen, sich in der Eingangshalle an einen runden Tisch zu setzen und zu warten. Nach einer guten Stunde tauchten draußen plötzlich zwei vermummte Gestalten auf, ein Mann und eine Frau. Eine der beiden wartenden Frauen drückte auf den Summer und die Vermummten stürzten ins Haus. Linke stellte sich ihnen in den Weg, obwohl er sah, dass der maskierte Mann in jeder Hand eine Pistole trug. Es fiel ein Schuss. Der Mann hatte mit der Gaspistole, die er in der einen Hand hielt, schießen wollen, er schoss aber mit der anderen, der scharfen Pistole. Linke erlitt einen Lebersteckschuss. Die Maskierten rannten in den Lesesaal. Noch ehe dort die Beamten ihre Pistolen aus den Halftern gezogen hatten, wurden sie mit Tränengasgranaten beschossen. Die Beamten, für einen Moment blind, feuerten ihre Dienstwaffen ab. Niemand wurde getroffen. Dann sprang Bader aus dem Fenster, ihm folgte Ulrike Meinhof. Die vier Befreier feuerten noch einige Tränengasgranaten ab, dann flohen auch sie. Der Mann, der den lebensgefährlichen Schuss auf den Institutsangestellten abgefeuert hatte, war erst am Abend zuvor von Gudrun Enzlin engagiert worden. Der Mann, so hatte man ihr gesagt, habe Erfahrungen mit Schusswaffen. Astrid Proll. Das hatte fatale Folgen, weil gerade er, der ja der Experte war, er hat dann irgendwie die Nerven verloren und hat dann irgendwie einen der Bibliotheksangestellten zum Kopf geschossen. Der Mann hatte seine Gaspistole mit der scharfen Waffe verwechselt. Es war der Gründungsschuss der RAF. Astrid Proll weiter. Der Sprung von Ulrike Meinhof aus dem Fenster in die Illegalität ist dadurch entstanden, dass es zu dem Schusswechsel kam. Ihre eigentliche Absicht war, Bader wird befreit, sie bleibt sitzen und dann präsentiert sie eine entsprechende Erklärung. Peter Hohmann. Das Erste, was ich von Etzling nach der Bader-Befreiung gehört habe, ist, wir werden so kämpfen müssen, dass wir wahrscheinlich in einem Jahr alle nicht mehr am Leben sind. Und also diese ganzen Opfergeschichten waren so drin bei ihr. Wenn man das sieht, tauchen alle Dinge auf, die heute in ganz anderen politischen und religiösen Zusammenhängen auch wieder auftauchen. Märtyrer, Erlösung, Opfer, persönliches Opfer, bis hin, dass man sein Leben in die Waagschale wirft und sich selbst in die Luft sprengt. Horst Mahler, Anwalt und Terrorist, der sich von rechts nach links bewegte, bis er schließlich wieder rechts landete in der rechtsradikalen NPD. Es ist so, dass die Bader-Befreiung mit dem Zwang zu strengster Illegalität diese Gruppe in Zuchtzwang gebracht hat. Das heißt, sie war nicht mehr frei, über das Konzept zu entscheiden, sondern damit war eine entscheidende Weichenstellung vollzogen. Es setzte sofort auch eine Isolierung innerhalb der Linken ein. Eine erhoffte Unterstützung blieb aus. Das führte dann wiederum zu, ja, man kann es so nennen, Hassreaktionen der Gruppe gegen Linke oder ganz bestimmte Kreise der Linken, von denen man sich am ehesten Unterstützung erwartete. Und das setzte eine innere Dynamik in dieser Gruppe in Gang. Und die logische Konsequenz war, dass die ursprünglichen Pläne, zu denen ich hinneigte, eine sozialrevolutionäre Kampfgruppe aufzubauen, die also in soziale Auseinandersetzungen, Arbeitskämpfe, Auseinandersetzungen im Stadtviertel mit einem sehr viel niedrigeren Militanzniveau eingreift, dass dieses Konzept vom Tisch war, denn man konnte sich jetzt nicht mehr im Stadtviertel halten, weil man illegal war. Man konnte also aufgrund der jetzt einsetzenden Isolierung durch den Druck seitens des Staatsapparates, aber seitens der Linken auch, sich nicht mehr politisch in dem Gebiet, wo man operieren wollte, auseinandersetzen. Doch die Illegalität entwickelte ihre Eigendynamik. Horst Mahler weiter. Und es blieb dann eigentlich nur noch das, was die RAF dann später war, oder wie sie sich verstanden hat, als eine antiimperialistische Kampfgruppe. Nicht Teil der Kämpfe hier, sondern Teil der Kämpfe in der Dritten Welt. Und das erscheint dann hier als Kriegsführung gegen das eigene Volk. Und das ist natürlich der Anfang vom Ende. Zunächst wollte die Gruppe eine militärische Ausbildung absolvieren. Ein Palästinenser hatte Kontakte nach Jordanien geknüpft. Die Flugtickets waren bei der DDR-Fluggesellschaft Interflug gebucht und es waren per Telegramm 9 Zimmer im Hotel Strand in Beirut bestellt worden. Am 8. Juni 1970 um 9.20 Uhr sollte die erste Reisegruppe vom Ostberliner Flughafen Schönefeld starten. Zuvor aber wollte man noch etwas für die Öffentlichkeit tun. Die französische Journalistin Michelle Rey, ehemaliges Chanel-Mannequin in Paris, die Ulrike Meinhof von Konkret flüchtig kannte, wurde in Paris angerufen. Auf Englisch erklärte man ihr, sie möge in einer wichtigen Sache, die die Linke betrifft, nach Berlin reisen. Michelle Rey, damals 31 Jahre alt, im sechsten Monat schwanger, entschloss sich zu fahren, nachdem ihr der Anrufer noch ein paar Namen prominenter deutscher Linker als Referenz genannt hatte. Die Französin, verheiratet mit dem Filmregisseur Costa Gavras, war als engagierte Linke darauf spezialisiert, zu beschreiben, was hinter der Front geschieht. So hatte sie für den Nouvel Observateur aus Vietnam berichtet, in Bolivien die Spuren der tödlichen Jagd auf Che Guevara verfolgt und im Mittleren Osten über die El Fatah geschrieben. Am 4. Juni um 11 Uhr morgens traf Michelle Rey auf dem Berliner Flughafen Tempelhof ein. Ein Kontaktmann mit dem Decknamen Lothar erwartete sie. Erkennungszeichen war ein roter Leninband, den Lothar in der Hand hielt. Ein und eine Viertelstunde wurde die Journalistin mit U-Bahn, Taxi, U-Bahn und wieder Taxi durch die Stadt gefahren. Dann musste sie bis kurz nach Mittag in einem Apartment warten. Schließlich kam ein Anruf und sie wurde wieder mit U-Bahn und Taxi quer durch die Stadt geschafft. Im oberen Stockwerk eines Mietshauses traf sie Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Ulrike Meinhof. Alle drei hatten sich so verkleidet, dass sie kaum noch Ähnlichkeit mit ihren überall aushängenden Fahndungsfotos hatten. Ulrike Meinhof trug eine Perücke mit langen blonden Haaren und ein Minikleid. Horst Mahler, der ebenfalls dazukam, hatte sich eine Perücke aufs schüttere Haupthaar gesetzt und sich Koteletten wachsen lassen. Der Anwalt wurde inzwischen ebenfalls gesucht, nicht offiziell, denn für die Baderbefreiung hatte er ein Alibi, er hatte vor Gericht verteidigt. Dennoch wurde verdeckt nach ihm gefahndet. Die Französin trank mit den Gesuchten Tee und aß frische Erdbeeren. Danach wurde Michel Rey von Lothar wieder zurück in das erste Zwischenquartier geführt. Am Abend erschien Horst Mahler und brachte ihr ein von Ulrike Meinhof besprochenes Tonband. Am nächsten Morgen, es war Freitag, der 5. Juni, traf man sich noch einmal zum Frühstück und Michel Rey erfuhr, was die Gruppe als nächstes zu tun gedachte: Berlin zu verlassen und in ein palästinensisches Ausbildungslager zu gehen. Michel Rey übergab das Tonband dem Spiegel, der es in Auszügen druckte. Ulrike Meinhof erklärt auf dem Tonband die Gründe für die Bader-Befreiung so: Man kann sagen, aus drei Gründen. Erstmal natürlich deswegen, weil Andreas Bader ein Kader ist. Und weil wir bei denjenigen, die jetzt kapiert haben, was zu machen ist und was richtig ist, nicht davon ausgehen können, auf irgendeine luxuriöse Art und Weise, dass Einzelne entbehrlich sind. Das Zweite ist, dass wir als erste Aktion eine Gefangenenbefreiung gemacht haben, weil wir glauben, dass diejenigen, denen wir klar machen wollen, worum es politisch heute geht, welche sind, die bei einer Gefangenenbefreiung überhaupt keine Probleme haben, sich mit dieser Sache selbst zu identifizieren. Das Dritte ist, wenn wir mit einer Gefangenenbefreiung anfangen, dann auch deswegen, um wirklich klar zu machen, dass wir es ernst meinen. Dann kam Ulrike Meinhof auf die Polizei zu sprechen. Wenn man es hier mit den Bullen zu tun hat, die sind ihrer Funktion nach natürlich brutal. Ihrer Funktion nach müssen sie prügeln und schießen. Und ihrer Funktion nach müssen sie Unterdrückung betreiben. Aber das ist ja auch nur die Uniform. Und es ist nur die Funktion. Und der Mann, der sie trägt, ist vielleicht zu Hause ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Das ist ein Problem. Und wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden. Und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Dieser Text, hier von einer Sprecherin vorgetragen, klingt eher nach Bader und Enslin als nach Ulrike Meinhof. Das Tonband mit Ulrike Meinhofs berühmt gewordener Erklärung »Natürlich kann geschossen werden« ist nicht mehr auffindbar. Aber ein zweites Band mit ihrer Stimme fand sich Jahre später wieder. Darauf fehlt die meistzitierte Aussage Ulrike Meinhofs. Auf diesem Tonband klingt sie sehr viel mehr wie sie selbst, theoretischer und nicht so plump wie auf dem ersten Band, das nicht mehr aufzufinden ist. Den bewaffneten Widerstand organisieren, die Klassenkämpfe entfalten, die Rote Armee aufbauen. Die Frage, ob es richtig ist, bewaffnete, das heißt illegale Widerstandsgruppen in der Bundesrepublik und West-Berlin zu organisieren, ist die Frage, ob es möglich ist. Die Antwort darauf kann nur praktisch ermittelt werden. Alles andere sind Spekulationen. Einige Genossen haben sich zu dieser Praxis entschlossen. Daran wird sich zeigen, ob genug Leute, ob genug psychische und physische Energie, genug Schlauheit, genug Disziplin, genug Unzufriedenheit und genug Klassenhass aktivierbar sind, aus der Konkursmasse der Studentenbewegung als Folge der sich international und national verschärfenden Klassenkämpfe, um in der imperialistischen Bundesrepublik und West-Berlin den Imperialismus tatsächlich angreifen zu können. Worauf es ankommt, ist innerhalb relativ kurzer Zeit jenen organisatorischen Punkt zu überwinden, von dem an durch keine Polizeiaktion mehr und keinen Verrat die Organisation liquidiert werden kann, durch keine Verhaftungswelle mehr alles notwendige Wissen hinter Gittern isoliert werden kann. Dieses Tonband ist bisher niemals öffentlich in voller Länge ausgestrahlt oder gedruckt worden. Ulrike Meinhofs Konzept für die Revolution in Deutschland blieb mehr als drei Jahrzehnte völlig unbekannt. Die Stimme der RAF weiter: Wer die Revolution will, aber immer noch an der Frage der Gewalt und der Bewaffnung herumdoktert, muss nochmal Mao, Marx, Lin Biao, Chi, Giap etc. lesen. Das Kapital in der Bundesrepublik und West-Berlin ist entschlossen und vorbereitet, jeden relevanten Widerstand mit Waffengewalt zu brechen. Polizeiarmeen, Handgranatengesetz, Notstandsgesetze, Bundeswehrmanöver zur Partisanenbekämpfung. Wer an der Frage des richtigen Zeitpunkts herumnörgelt, muss sich sagen lassen, dass er sie falsch stellt. Sie ist wichtig für den Inhalt und die Durchführung von Aktionen, sie kann aber erst ernsthaft gestellt, das heißt beantwortet werden, wenn die organisatorischen und materiellen Voraussetzungen geschaffen sind, ohne die alle Zeitpunkte, die richtigen und die falschen, nur unterschiedslos verpasst werden können. Ob es zum Beispiel politisch und taktisch richtig wäre, bei den Frankfurter Hausbesetzungen auf eine militante Verteidigung hinzuarbeiten, ist eine platonische Erwägung, solange nur die Polizei bewaffnet ist. Nicht kämpfen, wenn man gewinnen kann, ist Opportunismus. Auf dem Kampf bestehen, wenn man nicht siegen kann, ist Abenteurertum, sagt Lin Biao. Nur Opportunisten konnten die Baader-Befreiung als abenteuerlich, putschistisch, anarchistisch abtun, nachdem der Erfolg bewiesen hatte, dass sie unter richtiger Einschätzung der eigenen und der Kräfte der Bullen durchgeführt worden war. Einen kurzfristig mobilisierenden Effekt erwarten und dann vermissen konnten nur Konsumenten der Aktion. Die Baader-Befreier für den blinden Aktionismus eines unpolitischen Institutsangestellten verantwortlich zu machen, das ist das Bier der Klassenjustiz. Der 61-jährige Institutsangestellte Georg Linke, der bei der Baader-Befreiung durch einen Lebersteckschuss lebensgefährlich verletzt worden war, hatte also selbst Schuld. Warum stellte er sich den Befreiern in den Weg? Von Ulrike Meinhofs humanistischer Gesinnung war nicht mehr viel übrig geblieben. Verachtung für alle, die sich nicht der Revolution anschließen. Ulrike Meinhof weiter. Die meisten intellektuellen Linken haben ihren Marx und Mao inzwischen auf den Kopf gestellt. Um ihr bisschen privilegiertes Sein nicht in Frage stellen zu müssen, ihren Trödelkram und bunt bemalte Küchenmöbel, greifen sie, wie die Springerpresse, nach psychoanalytischen Interpretationsmustern zur Erklärung revolutionärer Entschlossenheit. Die Dialektik von Sein und Bewusstsein haben sie aus dem Bewusstsein verdrängt. Sie gehen strategisch von der Übermacht des Imperialismus aus und nehmen ihn taktisch auf die leichte Schulter, statt ihn mit Mao strategisch zu verachten und taktisch ernst zu nehmen. Sie leiern die Verbrechen des Imperialismus herunter, das haben sie seit der Studentenbewegung drauf. Handlungen können sie sich nur als demonstrative Ersatzhandlungen vorstellen, als Enteignungsspiele, zum Beispiel, siehe Kursbuch, wer es ernst meint, ist ein Spielverderber. Sie nehmen an, dass ihr Telefon abgehört wird, aber sie telefonieren. Sie gehen davon aus, dass die Linke von Spitzeln durchsetzt ist, aber sie quatschen, wo sie gehen und stehen über alles und jeden mit jedem. Sie vermuten, dass es überall Abhörgeräte gibt und sabbeln die Tonbänder voll. Sie haben der Malergruppe, obwohl sie nichts von ihr wussten, die Bankräuberfahndung auf den Hals geschwatzt und schwätzen jetzt Reifentöter in Beweiskraft auf, die die Bullen erst zum Fundort schaffen mussten, um der Staatsanwaltschaft damit eine Freude machen zu können. Sie brüsten sich mit Informationen, die keine sind, um zu beweisen, dass statt Guerilla nicht geht, dass nur Verrückte Widerstand leisten, dass die bestehenden Gruppen nicht dicht sind, obwohl sie dicht sind. Strategisch Defätisten funktionieren sie taktisch im Sinne des Systems, liefern mit ihrem Gewäsch den Vorwand für verschärfte Flughafenkontrollen, die Argumente für die Bildung von politischen Sonderkommissionen, Propagandamaterial für die Reorganisation von Polizei und Geheimdiensten. Mit welchem Recht verlangen diese Linken, dass sich die Stadtguerilla ihnen gegenüber ausweist? Keine Frage, Ulrike Meinhof hatte alle Brücken hinter sich abgebrochen. Sie fühlte sich offenbar als Revolutionärin wie Che Guevara oder Carlos Marie Gela, dessen Handbuch der Stadtguerilla der RAF als praktischer Ratgeber diente. Ulrike Meinhof weiter. Marie Gela, auf keinen Fall darf der Stadtguerillero jemandem etwas über seine Aktivität mitteilen, zumal das einzig und allein Sache der revolutionären Organisation ist, in der er arbeitet. Die politische Arbeit in den Betrieben und Stadtteilen ist ebenso wichtig wie die Organisierung des bewaffneten Widerstands. Eine nur politisch arbeitende Linke kann aber über die Alternative von Integration oder Zerschlagung ihrer Initiativen nicht hinauskommen. Das heißt, wird das Vertrauen des revolutionären Proletariats nicht gewinnen, wenn die Frage der Bewaffnung nicht gleichzeitig in ihrer Bedeutung erkannt und praktisch gelöst wird. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Schickt den Genossen im Knast Rothändle-Zigaretten, Milchschokolade mit Nuss, Obst, Vitamintabletten, Zeitungen, Bücher und Geld. Nur wenige aus der zersplitterten Berliner Linken zollten der Baader-Befreiung Beifall. So das Untergrundblatt Agit 883, das auch das erste Manifest der Gruppe veröffentlichte. Pathetisch erklärten 883-Mitarbeiter: Drei hat für tausende Genossen gesprochen, als wir die Befreiung des Genossen Baader billigten. Andreas Baader wurde eingekerkert, weil er entschieden gegen eine Gesellschaft gekämpft hat, die zum Völkermord in Vietnam schweigt und sich stattdessen im Konsumrausch betäubt. Seine Befreiung war eine Maßnahme derjenigen, die sich den Zwängen dieser Gesellschaft nicht mehr widerstandslos beugen. Doch selbst bei 883 wollten nicht alle die Gruppe um Baader mit der El Fatah, dem Vietcong oder den Tupamaros gleichsetzen. Es kam zu einem Treffen. Studentenführer Tillmann Fichter. Naja, und da saß dann also die Gudrun und die Ulrike und noch ein, zwei andere Frauen. Ich glaube, aus diesem Mädchenheim. Und die war natürlich stinksauer auf mich. Und sagt, du Fichter, du benutzt hier dein theoretisches Wissen, uns die Leute abspinstig zu machen, versuchst uns hier dusselig zu quasseln. Ja, die haben so ein bisschen betont damals, proletarisch, lumpenproletarisch, auch geredet. Ne? Wir haben dann lange geredet und sind dann nicht auf den grünen Zweig gekommen. Interessant ist aber im Nachhinein vielleicht, dass die Diskussion letztlich eine sehr historisch gesättigte Diskussion gewesen ist. Im Grunde genommen haben wir uns, wenn ich das nachträglich mir überlege, fast den ganzen Abend, also die Diskussion ging vielleicht anderthalb Stunden, fast den ganzen Abend über den gescheiterten antifaschistischen Widerstand im Dritten Reich unterhalten. Ulrike hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir doch eine gewisse Pflicht hätten, also diese Fackel wieder aufzunehmen und dieser Widerstand, der damals verloren gegangen sei, jetzt erfolgreich zu Ende zu führen. Es war immer dasselbe Argumentationsschema. Der nicht geleistete Widerstand der Väter im Dritten Reich sollte von den Kindern nachgeholt werden. Tillmann Fichter hat dagegen gehalten. Und ich habe immer versucht zu sagen, ja, aber Kinder, da ist doch was passiert zwischendrin. Deutschland ist doch von außen befreit worden. Die Amerikaner, die Russen haben Hitlerfaschismus zerschlagen. Nicht die Deutschen, insofern habt ihr recht. Aber man kann doch jetzt nicht einfach so tun, als würden wir noch in der Kontinuität des Dritten Reiches leben. Auch wenn die Deutschen nicht selbst mit Hitler fertig geworden sind, ist die politische Realität in der Bundesrepublik und der DDR im Jahr 69 nicht identisch mit dem Dritten Reich. Und das war unmöglich, sich an diesem Punkt zu einigen. Sie empfanden sich letztlich als eine Fortsetzung des antifaschistischen Widerstands. Und ich war für sie natürlich jemand, der versucht, sie zu demoralisieren durch historisches und theoretisches Gequatsche. Und sie waren für mich Leute, die die Anfänge einer Massenaufklärung durch die Studentenbewegung gefährden, indem sie sich selbst kriminalisieren. Die Polizei startete die bis dahin größten Fahndungsaktionen der Nachkriegszeit. Zumeist erfolglos, denn je mehr die Polizei fahndete, desto enger schloss sich die Gruppe zusammen, desto konspirativer bewegte sie sich, kapselte sich von ihrem früheren Umfeld ab. Hans-Jürgen Becker, RAF-Mitglied der ersten Stunde. Der Staat musste so reagieren. Heute sehe ich das so. Das war für den Staat eine, wenn man so will, eine Prestigefrage. Die lassen sich einen Gefangenen klauen. Folglich musste er genauso hart zurückreagieren. Also. Und das wiederum brachte eine noch, je größer der Fahndungsaufwand war, je fester schweißte sich die Gruppe, notgedrungen, wenn man so will, zusammen. Der Zusammenhalt war eine reine Existenzfrage für die Gruppe. In Berlin konnte man nach der Baader-Befreiung nicht mehr bleiben. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren zu intensiv geworden. Deshalb hatte sich die Gruppe entschlossen, bei der El Fatah, einer palästinensischen Guerillatruppe, ein militärisches Training zu absolvieren. Über den Ostberliner Flughafen Schönefeld ging es nach Jordanien in ein solches Guerillalager. Ulrike Meinhofs Ex-Partner Peter Hohmann reiste mit, weil auch nach ihm gefahndet wurde. Wir kamen also in diesem Camp an, das lag auf einem kleinen Hügel mit wenigen Steinhäusern und anderen Unterkünften. Und dort wurden wir zugeteilt und die deutsche Gruppe kriegte ein Haus zugewiesen. Es gab Streit mit den Palästinensern darüber, dass die Gruppe Männer und Frauen gemeinsam unterbringen wollte. Dann begann das Training. Peter Hohmann? Erstmal muss man das übliche Ritual durchmachen. Es muss gerobbt werden, es muss gelaufen werden, es muss gesprungen werden und all dies war natürlich für einige der Deutschen absolut nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Nicht? Baader weigerte sich und sagte, dies mit dem Robben und all diese Dinge und Springen, das haben wir in der Stadt Das kommt bei uns gar nicht vor. Auch Ulrike Meinhof übte mehr schlecht als recht mit. Und schon sehr früh demontierten Bader und Enzlin die Genossin Ulrike. Ulrike wurde von denen wie Müll behandelt. Es war gottserbärmlich, sowas zu sehen. Das habe ich nie in meinem Leben erlebt. Und das sind ja alles Dinge, die sich offensichtlich nachher in den Gefängnissen wiederholt haben. Du bist die letzte bürgerliche Sau. Nicht, das war hemmungslos. Etwa 8 Wochen blieb die Gruppe im Camp. Astrid Proll. Intern in der Gruppe gab es auch ganz, ganz schwere Auseinandersetzungen, besonders mit Peter Hohmann. Der kannte Bader seit langem und nahm seinen Revolutionstrip nicht recht ernst. Bader wurde wütend. Jedenfalls fing er an, auf mich einzuprügeln. Also habe ich dann in einfacher Gegenwehr ausgeholt und hatte voll getroffen und er fiel in den staubigen jordanischen Sand. Und da hätte die aber Enzlin und die anderen deutschen Frauen erleben sollen. Du hast Andreas geschlagen. Du Schwein, du bist so, oh, das ist ja unglaublich. Von dort an war eigentlich mein Schicksal besiegelt. Ich war schon der Verräter. Anwalt Mahler. Da wurde immer mit Brecht argumentiert. Ich glaube, es ist die Maßnahme. Und genau diese Situation. Der hatte noch nichts gemacht, aber galt als Gefahr. Und dann ist er eben liquidiert worden im Namen einer höheren Notwendigkeit, um den revolutionären Akt nicht zu gefährden. Peter Hohmann. Sie hatten da so einen Kreis in 50, 60, 100 Meter Entfernung, haben sie da getagt und haben abends ihre Gerichtsverhandlung gemacht. Und kurzum kam dann nach Abschluss der Sitzung Astrid Proll zu mir und ich sagte, na Astrid, was ist denn los? Und dann nahm sie nur eine Patrone und zeigte mir sie so hin. Hohmann konnte entkommen. Die Gruppe reiste ohne ihn zurück nach Deutschland und begann mit den Vorbereitungen für den Untergrundkampf. Astrid Proll. Die RAF war eine Gruppe aus dem Mittelstand und wir meinten das alle sehr ernst. Und wir machten die Sachen eben deutsch, richtig. Ja? Also richtig und deutsch. Das heißt, wir machten alles 150%ig. Es musste alles sehr gute Qualität haben. Es musste alles genau ausgecheckt sein. Alles musste, die Fahrzeuge mussten die besten sein, die schnellsten sein. Die Wohnungen mussten entsprechend ausstaffiert sein oder an einem entsprechenden Ort sein und so weiter. Gruppenmitglied Mahler. Man muss sich das mal vorstellen, dass keine größere Intensität von Druck vorstellbar ist, als eben Illegalität in einer hochtechnisierten Großstadt mit einem effektiven Polizeiapparat, dem alle Mittel zur Verfügung stehen. Und da sieht man die Umwelt tatsächlich nur noch in militärischen Mustern, als befreite Zone und als gefährliches Gebiet. Und man sieht auch die Menschen nicht mehr offen, geht nicht mehr auf sie zu, sondern betrachtet jeden und luchst, ob man in seinen Augen etwas aufleuchten sieht, ein Aha-Erlebnis und man sich also entdeckt fühlen muss, was ja dann höchster Alarm bedeutet, sodass man also ständig lauernd mit diesen Menschen, wenn man musste, umging, sie eben als potenzielle Verräter oder als Denunzianten sah, sich also vor ihnen schützte und Vertrauen eben aus der alten Zeit nichts mehr galt. Und wenn man also die Welt so wahrnimmt, dann muss einem das verändern. Hans-Jürgen Becker, RAF-Mitglied, konnte mit dem Gruppendruck nicht umgehen. Ich litt unter ungeheurer Einsamkeit einerseits, unter diesen Spannungen in der Gruppe. Ich konnte, zu wem sollte ich gehen? Nicht? Draußen jetzt, ich meine jetzt außerhalb der Gruppe. Ich konnte zu niemandem gehen und mit dem über meine Probleme sprechen, über irgendwelche Möglichkeiten der, wenn man so will, Flucht. Einerseits war das auch nicht so in meinem Kalkül, diese Flucht da raus. Das war irgendwo nicht, das ging nicht. Das musste gelöst werden innerhalb der Gruppe und das ging wiederum nicht. Also wuchsen die Spannungen. Es gab einige ganz handfeste Szenen, die wiederum nicht zur Klärung führten. Nicht? Das ist ganz schön finster gewesen. Schon die erste Aktion nach der Rückkehr nach Berlin zeigte den revolutionären Größenwahn der Gruppe. Innerhalb von 10 Minuten wurden 3 Banken überfallen. Gut 200.000 Mark wurden bei diesem Dreierschlag erbeutet. Für einige, unter ihnen Horst Mahler, endete der Untergrundkampf schnell. Der Prozess wurde zur Propagandaveranstaltung. Interview vor dem Prozessgebäude. Ich glaube, dass die Bader-Meinhof-Gruppe versucht hat, die revolutionären Ideen bis zu einem gewissen Grad durchzusetzen. Die anderen Gruppen sitzen nur da und quatschen. Es war die Übungsphase der Stadtguerilla und niemand konnte erahnen, dass die RAF das Land über Jahre in Geiselhaft nehmen würde. Der Untergrundkampf entwickelte seine eigene Dynamik. Astrid Proll über die Anfangszeit 1970. Zu Weihnachten sammelten wir uns dann in Stuttgart und es kam dort zu einer großen Auseinandersetzung. Ulrike versuchte irgendwie zu diskutieren. Sie kritisierte die Gruppe und dann gab es einen Streit mit Bader und Bader flippte dann aus und sagte, das ist alles Quatsch, wir müssen weiter, wir müssen nach vorne und es gibt keinen Fehler in der Konzeption, es gibt nur Fehler bei Einzelnen. Doch es war nie die Gruppe, die den Kurs bestimmte, es waren Bader und Enzlin. Natürlich hatten Leute Angst vor Verhaftung oder sie fühlten sich unwohl im Gruppendruck. Aber das wurde nicht thematisiert. Davor hatte man Angst, das galt schon als Verrat. Und man wollte Gefahr abwehren, indem man sich selber immer mehr in Gefahr begab. Die Illegalität wurde zum Selbstzweck. Was fehlte, war die Theorie, ein Konzept für die Stadtguerilla. Ulrike Meinhof schrieb es und die RAF ließ es in der linken Szene verteilen. Das spätere Mitglied der terroristischen Bewegung 2. Juni, Till Meyer, bekam das Papier in die Hand. Der Stern mit der MP und RAF. Und das war natürlich eine Schrift, die mich begeistert hat. Es war die Offenbarung. Es war das Konzept zum Handeln. Die theoretische Begründung und auch die praktische. Also, das ist es. Die RAF beanspruchte das Monopol auf den bewaffneten Kampf. Andere Gruppen sollten sich anschließen. So die eher anarchistische Bewegung 2. Juni. Bei einem Treffen las die revolutionäre Pastorentochter Enzlin ihnen die Leviten. Bommi Baumann, auch er der Bewegung 2. Juni zugehörig, erinnert sich an ihre Worte. Was ist mit euch? Ihr rennt hier nur noch rum und fickt kleine Mädchen und raucht Rauschgift und amüsiert euch. Das darf kein Spaß machen, das ist ein harter Job. Till Meyer. Wir wollen aber Blues bleiben, lange Haare und so weiter. Und wir sind Libertäre und die sind Leninisten mit Knarre. Und da war dann die Kontroverse. Aus der terroristischen Zusammenarbeit wurde zunächst nichts. Bommi Baumann. Diesen Umstand, dass sie jetzt illegal waren und gesucht wurden, den haben sie zum Prinzip erhoben. Und alle, die hier nicht mitmachen, und jetzt wird's richtig irre, wir sind Menschen, die anderen sind Schweine.